Vom 31. Mai bis 2. Juni fand in der schwedischen Hauptstadt Stockholm eine internationale Konferenz über die Kontrolle der Krise und die Entspannung der Lage auf der koreanischen Halbinsel statt, die vom Institut für Sicherheits- und Entwicklungspolitik Schwedens veranstaltet wurde. Auf der Konferenz, an der die Delegation des Instituts für Abrüstung und Frieden beim Außenministerium der DFRK und die Delegationen der politischen Forschungsinstitutionen aus Schweden, China, den USA, Japan und Südkorea teilnahmen, wurden die Fragen über die Wege zur Entspannung der Lage und zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der Koreanischen Halbinsel tiefgründig besprochen.